Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 595, die Besten oder so. Ja, die Zeit bewegt sich unaufhörlich Richtung Weihnachten, ja. Und ja, irgendwie Weihnachtsstimmung. Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Ich nicht. Nee, gar nicht. Null. Ich bleibe auch daheim. Ja, natürlich, klar. Wenn ich auf die Zahlen gucke, ne, so, dann habe ich keinen Bock. Will ja Weihnachten nicht irgendwo anders verbringen, dann müssen. Ne? So. Naja. Auf jeden Fall, egal, ich bleib wie immer, eigentlich, ne? fast immer daheim. Ja. Weihnachten, Kussnachten, wie auch immer, Fröhlichnachten, nur Ruhe muss man haben. Ne? Bin mal gespannt, was hier die Umgebung zur Ruhe sagt. Ja, ich hoffe, dass die aushält. Ja, ich freue mich ja immer, wenn wenn die Leute verreisen. Also, seht ihr, ich meine, ich bin auch dafür, dass man jetzt ungehindert reisen könnte. Schade, ne, dass es nicht geht. Ich meine, es ist vernünftig, wenn man es nicht macht. Aber ich würde mir wünschen, es würde jeder machen. Hier in meiner Umgebung jedenfalls, dann hätte ich nämlich meine Ruhe. Ja, so ist es. Der beste Nachbar ist immer der, der nicht zu Hause ist. Cool, ne? Ja, wie auch immer, auf jeden Fall die besten Apps, die sind ja laut Google immer die im Play Store sind. Und die User dürfen dann von ein paar Vorschlägen entscheiden, welche denn tatsächlich die besten sind. Von daher ist es natürlich fraglich, ja, ob das wirklich die besten Apps sind oder nicht, weil ja in vielen Kategorien war bei mir die eigentlich beste App, wie ich finde, gar nicht in den Vorschlägen drin, ja, also in den Nominierungen sozusagen. Ja. Aber Google macht es ja jedes Jahr und die Google Play User Choice Awards sind da natürlich angesagt und 2021 waren hier ja einige vorgeschlagen, ja, aber wie gesagt eben nicht so viel und die Unterscheidungen sind diesmal auch relativ kompliziert. Es gab einen Editor's Choice, einen User's Choice. Ja. Das ist auch interessant. Also ich bin diesmal eigentlich mehr so beim Editor's Choice. Ne? Ja, ganz klar. Jedenfalls diese ganzen, ich muss mal gerade mal das Smartphone nehmen, weil ehrlich gesagt, das, was hier auf Webseiten zusammengestückelt wurde, ich glaube, die haben ziemlich kapiert, was das eigentlich, wie das dann eigentlich ausgegangen ist oder so. Weil das ist also kompletter Durcheinander. Ich will wissen, welche besten Apps sind und fertig. So, jetzt habe ich mal geguckt auf der Hauptseite, ja, und das Durcheinander kam deswegen zustande, weil offenbar in den USA ganz andere Apps eben gewählt wurden als hier im europäischen beziehungsweise im deutschen Play Store, alles durcheinander. Also ehrlich gesagt, eigentlich könnte man sich das jetzt wieder schenken, ne? Weil also welcher kleinen Ecke der Welt, welche App dann die beste ist, das ist eigentlich wurscht. Ja, das hätte man ein bisschen global machen, aber was soll's. Gut, deswegen gucken wir uns mal an, was hier in unserem Play Store die Leute meinen, dass die beste ist. Meditation für Schlaf und Ruhe. Ja, würde ja funktionieren, ne? wenn die Nachbarn die Fresse halten würden. So. Okay, aber ansonsten, tja, braucht man halt schon fortgeschrittene Meditationsfähigkeiten, um das zu machen. Ne? Aber gut, ich kann die Wahl von dieser App verstehen, vielleicht einen ANC-Kopfhörer nehmen und dann ist gut, ja, wunderbar. Und das beste Spiel, der Nutzer, die das gewählt haben, ist Pokémon Unite. Das kann ich nachvollziehen. Pokémon Unite ist gut. Aber es hat mich jetzt nicht lange gefesselt, das muss ich auch sagen. Also von den vorgeschlagenen Spielen war das auf jeden Fall das Beste, ja, definitiv. Aber ehrlich gesagt, es war am Anfang lustig, aber schon nach ganz kurzer Zeit sind die Kämpfe ziemlich eintönig geworden und zu langwierig und auch zu undurchsichtig. Also man kann ziemlich schnell nicht mehr verstehen, warum jetzt ein Gegner so übermächtig stark ist. Obwohl man ein Pokémon beispielsweise hat, das ja laut Serie oder laut Pokédex super stark ist. Ja. Es ist eben oft so bei diesen PvP-Games und nichts anderes ist es. Also man spielt 5 gegen 5. Ja, und zwar direkt. Und da passiert halt immer wieder solche Geschichten, dass es da zu undurchsichtig wird. Vielleicht auch deswegen, weil eben das Geschäftsmodell ist, ne? Aufpimpen und so weiter und so weiter. Also es ist nicht ganz so toll gewesen. Ja, es ist nicht schlecht. Also ich lasse es durchgehen, ja, aber wenn andere Games beispielsweise gelistet wären, dann hätte ich doch eher was anderes gewählt. Ja. Und beispielsweise wäre bei mir ganz weit oben in der Liste gelandet und das hätte ich wahrscheinlich auch gewählt als App des Jahres. Ja. Hätte ich entweder dieses Konosuba gewählt oder Birdie Crush. Das ist für mich im Jahr 2021 die Apps gewesen, die ich jetzt bis heute nutze. Und die haben auch dazu geführt, dass die Auswahl an Apps der Woche übrigens immer wieder sehr, sehr schwierig war. Auch diese Woche, weil ich habe einfach mit diesen Apps gespielt, ich habe diese Apps benutzt und hatte gar keine Zeit dazu, für andere Apps zu auszuprobieren, zu nutzen, weil ich ja immer noch gefesselt war von denen. So gut waren die. Ja, und das wären wenn die natürlich die beiden. Da müsste ich noch ein bisschen überlegen, für welche ich mich entscheide. Ich würde fast sagen Birdie Crush. Ja. Und darf auch nicht vergessen, Princess Connect Redive. Das hat eigentlich mich auf diese Schiene gebracht, auf der auch Konosuba jetzt läuft quasi, von dem Art des Spiels. Ja. Und ja, das ist eine schöne Sache eigentlich. Ja, also das wäre auch noch in diesem Ding gewesen, in dieser Auswahl gewesen, Princess Connect Redive. Crunchyroll Games momentan eine riesen Angebot an wirklich genialen Spielen. Wenn man so wie ich natürlich Anime-Manga-Fan ist, ja, dann ist es richtig interessant. Mitra's Fair war ja auch App der Woche, ist auch von Crunchyroll Game. Princess Connect habe ich eben schon gesagt. Ja. Und so viel mehr. Es ist schon ziemlich beeindruckend, was sie in den letzten Zeit auf die Beine gestellt haben. Ne? Star Steel Fantasy ist auch ziemlich cool. Nun gut, wie auch immer. Also, das wird an dem Ergebnis von den Google Play Choice Awards da nichts mehr ändern natürlich. Und wollte es euch ja nur mal gesagt haben. Amazon App Store funktioniert nicht auf dem Android 12 Gerät. Auf Android 12 Geräten, wow. Da haben die aber nicht aufgepasst, würde ich mal sagen. Denn da sollte doch Amazon hinten dran her sein, dass ihr Webstore oder ihr App Store da funktioniert, ne? Das kann eigentlich nicht sein. Ich habe momentan zwar nur eine App, die da läuft da drauf, aber auf die möchte ich auch nicht verzichten. Ne? Das ist dieses Entropen. Das ist die Adaption von LibreOffice auf Android. Und die ist schon relativ wichtig. Von daher hoffe ich, dass dann Amazon App Store jetzt in die Puschen kommt und dass das auch auf Android 12 lauffähig gemacht wird, denn das Update auf Android 12 beim OnePlus Nord wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und viele andere Gerätehersteller bereiten auch schon die Android 12 Updates vor. Das heißt, so langsam werden es immer mehr Leute, die eben dann den App Store nicht benutzen könnten. Da muss sich Amazon jetzt aber ein bisschen sputen. Ja, gerade eben, ne, den neuen, also am Samstag war es, genau, den neuen James Bond angeguckt, ne? No Time to Die. Ja, ich werde jetzt nichts darüber verraten, natürlich. Ja. Wer es noch sehen will und noch nicht gesehen hat, nämlich bei Amazon ist es in der Heimkino-Premiere jetzt schon vor der Blu-ray und DVD-Veröffentlichung zu sehen gewesen. Ich glaube, gibt sie am 19., gell? 16. oder 19. Kommt die raus. Aber wer das jetzt schon sehen will, der kann es machen über Amazon beispielsweise. Und auch über andere Streaming-Dienste ist es schon verfügbar. Also nicht nur über Amazon. Und da denke ich zuerst, okay, hat garantiert ein Sony-Handy wieder. Ne? Der Mr. Bond. Ja, und dann legt er das hin. Also zuerst sah das so aus von der Kamera her, ne? Und dann legt er das hin und dann sehe ich's. Nokia. Shocking! Shocking, Commander Bond mit Nokia-Smartphone. Also kein Wunder, ne, dass das so endet, wie es endet, ne? Also wirklich. Aber ja, dann ne, was rückt dann natürlich sofort in den Fokus. Es ist schon komisch, dieses Marketing bei James Bond, irgendwie wirkt das total genial. Vielleicht auch durch Kindheitserinnerungen, ne, wenn die Bond-Darsteller mit ihren Uhren da ankamen. Ne? Also das ist wirklich interessant gewesen immer und das hat gezogen, finde ich, ja. Aber dann lese ich heute, ne, Nokia mit dem Nokia 9 PureView, dass dieses Gerät kein Update gibt, bekommt auf Android 11. Ich meine, das Gerät ist 2019 auf den Markt gekommen und haltet euch fest, beim Erscheinen wurde es versprochen, dass dieses Gerät Android 11 bekommt. Versprochen. Und dieses Versprechen ist nun tatsächlich gebrochen worden. Unglaublich. HMD Global ist damit natürlich ziemlich demaskiert worden und man schiebt es auf technische Schwierigkeiten mit dieser Pentalens-Kamera. Ja, und in der Tat, die Gründe können durchaus so frappierend sein, dass es einfach eben technisch nicht so einfach geht, ja, oder nur unter extremem Aufwand geht, was eben für ein Gerät, das jetzt nicht unbedingt der Mega-Hit war auf dem Markt, einfach zu aufwendig wäre. Ja. Von daher müssen jetzt die Nokia 9 PureView-Besitzer in die Röhre schauen. Zumindest gibt es ein Entgegenkommen, und zwar, wer ein Android 12 Gerät haben möchte, der kann sich beispielsweise ein Nokia XR20 für die Hälfte des Preises kaufen. Also quasi ein besonderes Upgrade-Angebot. Das ist auch sehr ungewöhnlich und ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja. Ich habe jetzt zwar im Vergleich zum Nokia PureView 9 keine genauen Daten, wie sich die da unterscheiden, ob das technisch gesehen also ein Gerät ist, wo in etwa in der gleichen Liga wie das Nokia 9 PureView spielt oder nicht. Ja. Jedenfalls hat es mal keine Penta-Kamera. Ja, so 6 GB RAM, 128 GB Storage. Also überschaubar. Snapdragon 480-Prozessor ist sicherlich nicht der Brüller. Und das würde man dann bekommen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also so um die 280, 290 Euro müssten es dann sein. Ne? Ja, schlecht ist nicht, aber ehrlich gesagt, für ein bisschen mehr Geld gibt es schon richtig gute Smartphones mit einem richtig guten Prozessor und so. Naja, okay. Trotzdem, ein Angebot und gutes ist es trotzdem für die Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin mega enttäuscht, ich will das versprochene Update haben. Immerhin gibt es ja dann auch noch für diesen 50% Rabatt auch ein ganz neues Smartphone dazu. Also nicht nur ein Update und von daher ist es vielleicht auch okay. Ja. Aber naja, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ein bisschen enttäuschend finde ich das schon. Also ich wäre doch ziemlich enttäuscht und da kann dann bei mir auch James Bond nichts mehr daran ändern, dass er Nokia benutzt, im Film zumindest. Denn dann wäre ich so sauer, dass ich dann doch lieber zu was anderem greifen würde. Ja, ganz einfach. Tja, das Samsung Galaxy S21 FE wäre zum Beispiel dann so ein Anwärter, ja, für gefrustete User vielleicht. Es ist zwar noch ein bisschen teurer, aber deutlich günstiger als das Vorgängermodell ohne FE. Also FE steht ja immer für Fan Edition. Ja. Und der europäische Preis wird dann für die 128 GB Variante, also 8 GB, 128 GB Storage, 649 Euro sein und für die 256 GB Variante 699. Also ich meine, für ein Samsung Galaxy Gerät ist der Preis wirklich okay. Ja, durchaus gibt es da von anderen Herstellern besser ausgestattete Geräte für weniger Geld, aber ich rede jetzt tatsächlich speziell von den Samsung Galaxy Geräten, denn wenn jetzt jemand zum Beispiel mal ein Samsung Galaxy hatte und sich an die Bedienung, an die Oberfläche gewöhnt hat und will eben bei Samsung bleiben, ist das natürlich eine gute Option, ja, mit dem S21 FE dort weiter zu machen. Und die FE-Reihe war eigentlich immer auch ganz gut weggekommen bei Tests und so weiter. Ja, denn die sind wirklich ja im Prinzip wie die Flaggschiff-Geräte von der Performance her, nur eben dann an anderen Stellen vielleicht ein klein wenig, zum Beispiel bei der Kamera und so weiter, ein klein wenig heruntergeschraubt, dafür deutlich günstiger. Ja? Und das ist ja nicht schlecht. Also das heißt, das Teil hat zum Beispiel den gleichen Prozessor wie das S21 und damit ist es auch ziemlich performant. Eigentlich okay, ja. Also. Ah, finde es in Ordnung. Nun, wie auch immer, wir werden sehen, wie sich das dann verkauft. Die letzte FE-Version, das S1, das S20 FE, hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Und von daher denke ich, wird das ebenfalls ganz gut ankommen bei den Leuten. Google hat einen neuen Dienst, sage ich mal, für seinen Assistant. Der Assistant kann jetzt das, was Amazon Alexa schon geraume Zeit konnte, nämlich an alle Familienmitglieder eine Nachricht übermitteln gleichzeitig. Ja? Und zwar nennt sich das Ganze Family Bell. Ja, Family Bell. Und der wird oder soll eben jedes Familienmitglied, das eben in diesem Haushalt über den Assistant quasi angemeldet ist, eine Benachrichtigung erhalten und natürlich auch die entsprechenden Geräte, die in dem Haushalt sind, die Nest-Hubs und so weiter. Ja. Und im Prinzip, wie gesagt, so wie das auch bei Amazon Alexa schon funktioniert, nämlich auch über die App, genauso ist es dort auch. Also man kann jetzt diesen Dienst ja auch auf das Handy installieren, was ich auch zum Beispiel bei mir gemacht habe. Und dann kann man einen Haushalt quasi anlegen und jeder mit einem solchen Gerät im Haushalt kann dann eine Benachrichtigung schicken an alle Geräte die eben dort mit verknüpft sind mit diesem Haushalt. Und das heißt dann eben bei Google eben Family Bell. Ja, und bei Amazon heißt es einfach nix, normal. Ich glaube, Drop-In oder sowas wird dieses Feature genannt. Ja, Drop-In. Und die kann man eben auf allen Geräten machen oder angeben. Ja. Wobei, nein, halt, Entschuldigung, Drop-In ist wieder was anderes. Da kann man zum Beispiel ein Gerät aktivieren und mit demjenigen sprechen und so weiter. Nein, das ist nicht Drop-In, sondern das heißt Ankündigung. Ja, das ist einfach Ankündigung. Da muss man nur einfach nur sagen, also Buzzwords, sage ich jetzt natürlich nicht, ne? Ankündigung und dann einfach die Ankündigung, da wird auch die eigene Stimme übertragen übrigens, ja, und an alle Geräte, die eben in dem Haushalt verbunden sind, geschickt. Nicht schlecht, oder? Gut, dass es jetzt auch mit dem Google Assistant geht, warum auch nicht, wieder eine Lücke geschlossen. So, das Telefon, das bei mir überhaupt nicht auf dem, also erstmal auf der Liste war, für das meistverkaufteste Gerät jetzt hier in Black Friday bei uns. Ne? Das war das Poco X3 Pro. Das hat es nämlich geschafft. Das war das mit Abstand am meisten verkaufte Gerät beim Black Friday. Leute, das ist ja der Wahnsinn. Das Poco X3 Pro. Ja. Wie kam denn das zustande? Ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz verstehen. Ich glaube, das war prominent platziert bei verschiedenen großen Elektronikhändlern. Aber dann habe ich mir mal angeguckt, die technischen Daten. Ja, und da wurde mir dann klar, warum das so beliebt war. Und ich muss sagen, zu Recht. Das gibt es übrigens immer noch. Und es ist immer noch ein Schnäppchen, auch, egal ob Black Friday oder nicht. Ja. Das sehe ich hier zum Beispiel bei einer großen Elektronikmarktkette für 239 Euro. Ihr habt richtig gehört, 239 Euro. Nee, und das ist jetzt kein billigstes Gerät, mit dem ihr überhaupt nichts anfangen könnt, sondern das Teil hat immerhin einen Snapdragon 860 Prozessor drin, 256 GB Speicher, 8 GB RAM, Micro SD-Karten kann man reinstecken, unglaublich, dann Dual-SIM, 6,67 Zoll Bildschirm, FHD Plus, ja, also das ist wirklich fantastisch. Eine Triple-Kamera drin, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, ja, 20 Megapixel Selfie-Kamera und viele andere. NFC ist mit drin, ja, kein 5G, aber immerhin sonst alles vorhanden. Ne, sogar ein 3,5 mm Klinkensteckeranschluss, ja, nicht schlecht. Und das gibt es in verschiedenen Farben mit 5160 mAh Akku. Also das heißt, auch der Akku wird da durchaus aushalten, eine Zeit lang, bevor ihr wieder laden müsst. Und 33 Watt Netzteil ist ebenfalls mit dabei. Also jetzt verstehe ich, warum das der Renner war. Ich glaube, das ist auf dem deutschen Markt das günstigste Gerät, das es gibt. Preis-leistungsmäßig. Das günstigste Gerät preis-leistungsmäßig, das es gibt. Das ist immerhin ein Xiaomi Poco X3 Pro. Ja. Das ist der Hammer. Wahnsinn. Und das ging irgendwie total an mir vorbei. Ja, also wenn ihr jetzt beim Black Friday noch nicht zugeschlagen habt und sucht ein wirklich, wirklich saugünstiges Gerät, das aber trotzdem noch ein bisschen was auf der Performance-Seite bieten kann, ja, und ich sage es nochmal, 256 GB Speicher, 8 GB RAM, ja, Micro SD-Karten fähig und das Ganze noch mit dem Snapdragon 860 Prozessor für 239 Euro. Da gibt es eigentlich nur eins. Click and buy. Ja, ganz einfach. Müssen wir mal gucken. Ja? Also ich weiß, die Preise sind unterschiedlich. Wie gesagt, große Elektronikmarkette, guckt einfach mal. Ja? Die haben das da im Online-Shop hier vorrätig. Wahnsinn. Das kann man kaum glauben. Ne? Irre. Ja, so ist das halt. manchmal passiert eben doch, dass etwas durch das Radar durchfliegt, ohne dass man hier was davon mitbekommt. Und dann auf einmal liest man, das war das meistgekaufte Gerät. Ist ja der Hammer. Poco X3 Pro. Fantastisch. Naja, okay. Ja, und übrigens, wenn ihr jetzt Fragen stellt, ja, ich bin mit dem OnePlus Nord 2 5G absolut zufrieden bisher. Richtig cool. Also da gibt es nichts dran auszusetzen. Vielleicht eine Kleinigkeit habe ich, aber das zählt schon unter die Kategorie, wenn man sonst nichts findet, dann nimmt man eben das. Ja. Ich muss unbedingt irgendwie eine Möglichkeit finden, diese Swipe-Up-Geste auszuschalten, weil ich habe irgendwie eine dumme Angewohnheit beim Bedienen, habe ich anscheinend immer so eine Mikrobewegung mit dem Daumen nach oben, ja, und dann kommt immer dieses Suchmenü auf und ich finde keine Möglichkeit im Gerät, diese Swipe-Up-Geste abzuschalten. Und das ist schon ziemlich nervig. Ja, aber ihr seht, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten machen sich die 12 GB absolut positiv bemerkbar. Die Programme sind mega schnell verfügbar und alles läuft butterweich. Sehr, sehr schön. Gefällt mir optimal. Dimensity 1200er Prozessor, da bin ich wirklich froh, dass ich jetzt den Wechsel auf MediaTek geschafft habe. Von daher, ja, ändert es auch nichts daran, dass Qualcomm diese Woche wirklich eine gute Woche hatte. Denn so gut wie alle Flaggschiff-Modelle haben als Prozessor den Qualcomm 8, Snapdragon 8 Gen 1 gewählt. Erstmal in dieser ersten Charge. Das wird sich noch ändern. Man schätzt, dass spätestens im zweiten Quartal, ersten Quartal, zweiten Quartal 2020 dann die Top-Geräte mit den MediaTek-Prozessoren kommen werden, mit dem Dimensity 9000. Aber da hat Qualcomm wirklich mit dem Marketing und der Namensänderung offenbar wirklich allerhand Positives erzeugt bei den Herstellern. Und nicht zuletzt darf man vergessen, die Ansage von MediaTek, dass der Preis von den Dimensity 9000 sich auf dem also auf dem ähnlichen Niveau wie dem Snapdragon, dem neuen, bewegen wird, natürlich auch viele Kunden wieder unschlüssig gemacht. Das ist das, was ich immer sage. Ich meine, MediaTek ist ganz klar hier der Herausforderer. Und Qualcomm ist mit dem Snapdragon der Platzhirsch bei den High-End-Geräten. Also geht es wie immer über den Preis, auch in der Industrie. Warum sollte eine Firma einen Prozessor nehmen, dessen Name sich erst aufbauen muss im High-End-Bereich, während ein anderer Prozessor zu einem ähnlichen Preis bereits den Namen hat? Da können die Werbung damit machen. Wir haben einen Snapdragon 8 Gen 1 in unserem Gerät. Top of the notch, wie es immer so schön heißt. Ja. Genau. Und hier MediaTek, da meinst du die 9000, ja, der Prozessor ist besser, aber das muss man erstmal rüberbringen. Das wissen die wenigsten Leute bis jetzt, ne? Und ich sehe es auch in den Foren, die denken immer noch, der MediaTek ist halt so ein Billigprozessor oder sowas. Ja? Und das Problem ist halt, das muss erst noch vermittelt werden. Aber das macht man nicht, indem man die Preise schon so ansetzt wie denjenigen, den man herausfordert. Dann kann man das Ganze nämlich vergessen. Das machen die Firmen nicht. Ja? Den Firmen ist es egal. Die wollen eine sichere Anlage haben oder es günstiger haben. Und naja, dann können sie wählen, was es ist. Aber warum machen die Firmen immer wieder die gleichen Fehler? Ich verstehe es nicht. Ich würde an Stelle von MediaTek eher für jeden Prozessor noch draufzahlen, so wie Sony beispielsweise immer mit seinen Konsolen macht. Am Anfang immer noch draufzahlen, ja, damit erstmal diese Marke etabliert wird in diesem Bereich. Oder denken die wirklich, das läuft alles so normal weiter? Naja, egal. Auf jeden Fall, das ist jetzt das Problem. Und Qualcomm hat auch deswegen eine super Woche gehabt. Denn alles, was Rang und Namen hat, baut momentan eben die Qualcomm-Prozessoren ein. Die neuen. Wow. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, aber da muss eben die Revolution noch ein Quartal warten, denke ich. Ja, Pixelgeräte, da gibt es Probleme, wenn ihr die zur Reparatur einschickt. Es sind jetzt schon zwei Fälle bekannt geworden. Zwei Fälle, sagt er, ist nicht viel, aber Google prüft schon, weil die nehmen das sehr, sehr ernst und das ist auch richtig so. Denn wenn ihr Pixelgeräte zurückschickt in die Reparatur, also die gehen so kaputt, dass ihr zum Beispiel nichts mehr zurücksetzen könnt und eure privaten Daten nicht mehr löschen könnt. Also ich meine, ihr wisst ja, wenn ihr ein Gerät zur Reparatur schickt und es geht noch irgendwie, ja, müsst ihr unbedingt das Gerät in den Werkszustand versetzen, sodass alle Daten in euer Gerät, in eurem Gerät gelöscht werden. Warum das so wichtig ist, sieht man jetzt hier bei diesen Pixelgeräten. Es sind dort offenbar Leute am Werk, die gezielt diese Pixelgeräte hacken. Bei dem Rücksenden, wie gesagt, wo dieser Punkt liegt, weiß man noch nicht. Werden diese Geräte abgefangen? Passiert dies bei Google? Google ist jetzt da drin, da dran und guckt, wo ist das Problem? Ja, gibt es da irgendwie eine unsichere Stelle? Aber schlimmer noch finde ich, dass das überhaupt möglich ist. So wird doch versprochen, dass die Inhalte auf diesem Gerät, ja, verschlüsselt sind, dann sollte es doch nicht möglich sein, ohne die entsprechende PIN oder ähnliches an diese verschlüsselten Inhalte zu kommen. Ja, und das ist offenbar gelungen. Und zwar, wie gesagt, in zwei Fällen. Bei einem wurde sogar über die PayPal-App eine Transaktion abgeschlossen. Und eine Journalistin ist auch davon betroffen jetzt. Das ist schon ziemlich erschreckend, finde ich. Jane McGonagall übrigens, McGonagall, ja, nicht die McGonagall, aber die Jane McGonagall ist noch ein bisschen jünger. Ja. Die auf jeden Fall, die hat eben dieses Problem. Ihr Gmail, Drive und Fotos wurden hier durchsucht. Ja, was man in den Aktivitätslogs sehen kann, anscheinend um irgendwelche nackten Selfies von ihr zu finden oder ähnliches, ja, was natürlich nicht der Fall war. Hat sie nochmal Glück gehabt, dass sie so Sachen nicht auf ihrem Handy hatte. Ja. Sieht man mal, wie wichtig es ist, sowas nicht auf dem Handy zu haben. Ne. Aber es zeigt auch zwei Sachen. Erstmal stelle ich die Frage, ob die Pixel-Handys sicher genug sind. Ich meine, die Leute haben ja noch die Vorstellung, dass wenn die Inhalte verschlüsselt sind, dass sogar vor den Behörden das sicher ist und diese nicht entschlüsseln können. Aber man sieht, dass es jemand doch schafft, der offenbar noch nicht mal was mit der Regierung zu tun hat. Also ist schon ziemlich, also von der US-Regierung natürlich rede ich, ne? Ja, ganz klar. Und da sieht man, dass es eben doch Fragen aufwirft. Wie kann das sein, dass die Verschlüsselung hier umgangen werden kann? Ja, ich würde fast sagen, wenn das so einfach möglich ist, ist das Ganze für die Katz. So was darf nicht passieren. Und dann natürlich auch die grundsätzlichen ja, Wege des Supports. Aber da ist jetzt Google dran, das können die machen. Da gucken die jetzt natürlich, drehen jeden Stein um. Wo könnte das passiert sein? Wo ist da der Hacker in dieser Reihe? Also keine gute Presse diese Woche für die Pixelgeräte. Ja. Das ist natürlich auch wieder ja, sowas. Naja, okay. Tja, ich bin übrigens an die oder habe eine Möglichkeit bekommen, mal einen schnellen Test zu machen mit dem Xiaomi Pad 5. Ja. Das habe ich mir mal genauer angeguckt, konnte damit ein bisschen rumwursteln, ja, und war überrascht von dem extrem guten Display. Ja. Also das haut einem wirklich um, wenn man dieses große, fantastisch wirkende Display sieht. Und da macht es wirklich Spaß, die Apps zu benutzen. Und ja, bei solchen Suchspiel-Apps beispielsweise, das grenzt schon fast an Cheaterei. Ja, also kennt ihr denn diese Suchgames, die Wimmelbildspiele da, wo es in aller Art und Weise gibt? Ja, also das ist der Wahnsinn. Ja, also das geht so schnell, aber man sieht sofort alles, weil alles schön groß und deutlich und so zu sehen ist. Ne? Also irre. Fantastisch. Und von der Geschwindigkeit her muss ich sagen, ist es ausreichend. Ja, man stellt damit keine Geschwindigkeitsrekorde auf. Ich habe natürlich gleich einen Geekbench drüber laufen lassen. Ja. Das ist also von der Geschwindigkeit her hinter zum Beispiel hinter dem, habe ich aber noch nicht anders erwartet, hinter dem OnePlus Nord beispielsweise sehr stark hinterher. Aber dennoch für ein Tablet muss man sagen, das 6 GB RAM hat und 128 GB Storage, ist es doch ziemlich gut in den Benchmarks. Wenn man es nämlich mit den Tablets vergleicht, die momentan auf dem Markt sind, dann ist das eins von den schnellsten Tablets, die ihr im Moment kaufen könnt, zu einem guten Preis. Klar, die Samsung Tabs, was jetzt auch wieder neu rauskommt, ich glaube in der Version 8. Klar, da braucht man nicht drüber zu sprechen, aber vom Preis her braucht man auch nicht drüber zu sprechen. Das Xiaomi Pad 5 kostet nämlich 399 €. Straßenpreis, also ein Straßenpreis, normaler Preis, 399 €. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und dafür bekommt man ein richtig gutes Tablet. Ja. Allen möglichen Funktionen, die man sich vorstellen kann, sogar flexible Windows. Das heißt, man kann diese Windows auch so fast wie auf einer Computerbenutzeroberfläche, ne? Also frei vergrößern, verkleinern, gar nicht schlecht soweit. Ja, ansonsten, gut, ich habe hauptsächlich, muss ich sagen, Games und Webbrowser benutzt und da muss ich sagen, das ist richtig fantastisch. Die Einstellungsmöglichkeiten sind sehr, sehr gut. Da kommt natürlich die MyUI voll zum Tragen, die wirklich sehr, sehr schön ist auf diesem Tablet. Kommt sehr gut rüber, als ob das für ein Tablet gemacht wäre. Ja, nicht schlecht. Und alles, was man sonst so braucht, noch mit Android 11. Ja, Android 12 Update wird ja auch kommen bei dem MyPad. Entschuldigung, bei dem Pad 5. Heißt ja nicht MyPad, sondern nur Pad 5. Und von daher ist es eine schöne Sache. Also preislich, preis-leistungsmäßig durchaus zu empfehlen. Das Display ist wirklich gut. Das ist beeindruckend gut. Hätte ich nicht erwartet. Ja. Und das, obwohl ich gleich von 90 Hz auf 60 Hz runtergeschaltet habe zum Stromsparen dort, ja, immer noch super flüssig. Der Snapdragon 860 ist es, glaube ich, ja genau, 860, verrichtet dort auch seine guten Dienste da drin, ohne Murren. Und der Akku ist natürlich mit 10.000 mAh auch riesig und hält auch eine ganze Weile durch, trotz des großen, schönen Displays. Muss man jetzt nur alle paar Tage mal laden. Das ist auch nicht schlecht. Richtig gut. Ja. Vom Gewicht her, ja, es wiegt schon ein bisschen was. Ja, also da muss man schon merken, dass in den Armen, wenn man das ein paar Stunden hält. Ja, aber ich glaube, das ist ein generelles Problem bei den Tablets halt. Es ist gut, dass es ein bisschen schwerer ist, hat man auch das Gefühl, was in der Hand zu halten. Ja. Das ist nämlich bei dieser Größe auch ziemlich wichtig, sonst kann einem das leicht aus den Händen fallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang hatte ich wirklich Angst, dass mir das Teil irgendwo hinfällt. Ja. Vor allem, ein Kritikpunkt gab es, es wird vollkommen ohne Schutzhülle geliefert. Also komplett weder ein Bildschirm, also eine Bildschirmschutzfolie, noch ein Case, ein Silikoncase oder irgendetwas wird mitgeliefert. Das heißt, man hat das nackte Gerät so in der Hand. Ui, da wird es einem Angst und Bange. Ja, also, weil man weiß, also, okay, das Teil darf nicht hinfallen. Ja, dann ist es kaputt. Jedenfalls macht es so den Eindruck, dass es so ist, weil diese ganz plane Oberfläche, ja, das strahlt sehr viel Eleganz aus, aber es schreit geradezu nach, wenn das Ding auf die Ecke fällt, war's das. Ja. Und das ist natürlich bei so einem mächtigen, schweren Tablet halt schon ein Ding, da hängt auch eben Gewicht mit dran. Das ist, wenn das auf den Boden fällt, dann klatscht das richtig drauf. Ja. Wow. Da darf man gar nicht dran denken. Aber ansonsten ist es wirklich schön gelungen, muss ich sagen, auch wenn es von der Ausstattung her eben ein bisschen mau ist. Dafür 399 € ist auch wirklich nicht teuer und man kriegt Cases für wenig Geld online beispielsweise schon in Massen, weil das Tablet erfreut sich in anderen Märkten bereits großer Beliebtheit. Und ich denke, dass das eben auch zum Tragen kommt hinsichtlich weiterem Zubehör in den nächsten Monaten. Ja. Und wird auch sicherlich zeitnah geupdatet immer, weil die Verkaufszahlen sind wirklich nicht schlecht für ein Tablet. Gar nicht übel. Also wer sich für ein Tablet interessiert, das Xiaomi Pad 5 ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr, sehr gut. Und ich würde es ohne Bedenken mir auch selbst zulegen, wenn Bedarf für ein Tablet bestehen würde. Ja, kurze Sache noch, WhatsApp gibt Daten an Behörden weiter, ans FBI. Da taucht jetzt eine Liste auf vom FBI, wo genau drauf steht, welche Hersteller welche Daten liefern. Es ist sehr interessant zu sehen, also WhatsApp arbeitet mit den Behörden sehr stark zusammen und liefert auch gerne und oft Informationen. Die meisten Informationen bekommt das FBI vom WhatsApp und iMessage. Also Leute, diese Messenger am besten nicht mehr benutzen, aber das habe ich ja sowieso schon immer gesagt. Ja. Die wenigsten Daten gibt es bei Signal. Und zwar mit Abstand. Die wenigsten Daten bei Signal. Auch das habe ich schon immer gesagt, Leute. Ja. Also Signal gibt nichts raus. Gar nichts. Das muss man sich mal vorstellen. Bei Line ist es übrigens so, dass die zwar Daten ebenfalls herausgeben, ja, aber nur wenn Chatdaten, ja, nur wenn die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nicht eingeschaltet ist. Die ist aber normalerweise eingeschaltet. Wenn nicht, könnt ihr das einfach machen, einfach auf dieses Schloss-Symbol drücken, dann gibt es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, dann gibt es keine wie auch immer geartete Datenweitergabe an Ermittlungsbehörden, weil es auch gar nicht mehr möglich ist. Und was auch sehr interessant ist, dass grundsätzlich Video, Bilder, Dateien, ja, und Audio Call, Audio-Anrufdaten, man kann ja auch da Audio-Anrufe machen, ja, grundsätzlich nicht zur Verfügung gestellt werden. Und ich würde fast sagen, nicht zur Verfügung gestellt werden können. Ja, wenn ich das richtig interpretiere, weil wohl die dort auch nicht gespeichert werden. Ja, also sehr interessant. Deswegen ist Line nicht der sicherste Messenger, aber deutlich sicherer als WhatsApp. Bleibt bei mir der Hauptmessenger. Und als Alternative eben Signal, so handhabe ich das jetzt schon eine ganze Zeit und bin eigentlich mit diesem Gespann sehr gut gefahren. Ja. Nee, und Matrix Messenger ist eben nichts für normale Menschen. Das habe ich letztens wieder gesehen, als jemand das Telefon gewechselt hat. Tja, was soll ich denn sagen? Das ist ein perfekter Messenger für Computerfreaks, die nicht mit normalen Menschen chatten wollen. Perfekt. Für alle anderen ist es nicht geeignet. Ganz einfach. Zumindest die momentanen Versionen, die es eben so gibt. Und ich glaube nicht, dass sich das ändern kann, weil alleine schon der Auswahl der Server, das Festlegen eines Kennworts, das geht gar nicht. Das geht gar nicht für normale Benutzer. Überhaupt nicht. Kann man gleich vergessen. habe das schon öfters mal gesagt. Was da nicht automatisch funktioniert und sich anhand von der Telefonnummer identifiziert, ohne Passwort, kann man gleich vergessen. So, Huawei Mate 5 Flip Phone. Am 23. Dezember soll das rauskommen. Das ist ja etwas ruhiger geworden, ne? mit Huawei. Aber jetzt wollen sie so ein klappbares Gerät finden, und zwar nach oben klappbar. Also nicht so seitlich irgendwie, ja, na, mit einem Riesenscreen, sondern es ist ein normaler Bildschirm, aber dann kann man zusammenklappen und hat dann so ein kleines Gerät. Ja, bei mir bleibt natürlich immer die Skepsis vorhanden. Hier wird zwar mit Patenten um sich geworfen, ja, aber ehrlich gesagt, ich habe da eine grundsätzliche Abneigung für Displays, die man biegen kann, klappen kann. Denn das Problem ist, dass diese Polymerschicht, die da eben drauf ist, Glas kann es ja nicht sein, ja, eben immer Spuren hinterlässt. Und bevor ich da nicht überzeugt werde davon, dass das bei dem Handy nicht der Fall ist, reiht sich das bei mir ein in Handys, die man extrem schnell kaputt machen kann. Wenn natürlich das Gerät extrem günstig ist, dann wollen wir mal gucken, wie das da aussieht. Ja, klar, ein Gerät für 399, wo man klappen kann, ich glaube, dann kann man das verschmerzen. Aber wenn man so ein High-End-Gerät hat für 600, 700 Euro oder noch mehr, und da hält das Display weniger als beim Gerät für 100 Euro, dann kann man das Ding gleich vergessen. Also was kaufe ich mir nicht, tut mir leid. Ja. Das ist ganz einfach. Das stell dir schon mal vor, das wär, wenn er euch ein Auto kaufen wird, wenn er 100 Mal die Tür zugeschlagen habt, fällt die Tür ab oder so. Oder kriegt deutliche Spuren irgendwo. Ne? Und das geht gar nicht. Also kann man vergessen. Nein. Warum? Nein. Dann müssen die erstmal die Technik so weit bringen, dass sie auch alltagstauglich ist. Und das sind eben momentan faltbare Displays nicht, weil die... Das sieht man auch bei den Demos, ja, immer wieder. Die klappen das Teil auf und sieht, okay, hier ist der Streifen, hier sieht man, ne? Dort wurde es aufgeklappt, hier, ne? Da seht ihr. Streifendisplay, cool, ne? Ja, dann einmal mit dem Nagel drüber und wunderbar, schöne Markierung. Ne? Geil. Kann ich nicht verstehen. Sowas ist doch nicht marktfähig, das ist doch nicht vermarktungsfähig. Warum kaufen das die Leute dann sogar? Mein Angeben ist anscheinend schon wichtiger, als ein vernünftiges Gerät zu haben, ne? Ne? Also, naja, sieht man ja nicht erst seit dem Klappphones. Nun gut, Huawei bringt noch was anderes, und zwar nämlich Harmony OS nach Europa. Wahnsinn. Ja? Kommt also jetzt endlich nach Europa. Klar, nützt mir hier jetzt nur nichts mehr. Den Anfang machen soll die Mate-Reihe. Das neue Mate 50 und das neue Mate X, was, ob jetzt ältere Geräte hier das bekommen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Anscheinend nicht, gesagt wurde da nichts, in Europa zumindest nicht. Von daher, ich weiß nicht, ob das überhaupt interessant ist, ja, noch für die Menschen hier jetzt, weil das hat alles zu lange gedauert. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ja, hätten die das gleich am Anfang gemacht und gleich am Anfang gesagt, hier Europa, Huawei hat jetzt Harmony OS, ne? Screw you, Google OS oder irgendwas, ja, das Screw you USA, alles, na gut, okay, da wären bestimmt einige Leute draufgesprungen auf den Zug, aber ich gehe mal von mir aus, ja, ich war also Huawei-Fan, aber wisst ihr, das hat alles so lange gedauert. Honor ist dann abgesprungen. Also ich weiß, es ist nichts mehr da jetzt, was attraktiv ist, was preislich attraktiv ist, was hardwaremäßig attraktiv ist. Und ja, der Zug ist abgefahren. Erstmal. Ja, gut, ich habe ja gesagt, Huawei hat ja jetzt einiges in Planung. Es kommen wohl bald neue Geräte unter einem anderen Namen heraus. Aber ja. Mal gucken. Ich sehe da jedenfalls keine große positiven Hype jetzt drum, dass ich jetzt sagen würde, boah, Harmony OS, das muss ich jetzt irgendwie haben. Qualcomm hat erklärt, warum es denn die Flaggschiff-Prozessoren hier umbenannt hat mit dieses Snapdragon 8 Gen 1 und so weiter. Ne? Das war genau der Grund, was ich auch gesagt habe, ja? Weil sie waren bei Snapdragon 898 angekommen. Also bleibt eigentlich nur noch ein Prozessor, das Snapdragon 899. Und dann ist die 8er-Serie ist dann abgehakt. Aber die 8er-Serie soll ja symbolisieren hier, das ist der High-End-Prozessor. Die 7er-Serie ist da unten drunter, die 6er-Serie und so weiter und so weiter. Ja. Und deswegen hat man es tatsächlich gemacht: Snapdragon 8 Gen 1. Also, das heißt, da werden dann wahrscheinlich Gen 2, Gen 3, Gen 4 und so weiter und so weiter kommen. Jetzt hat man wieder genug Platz, um weitere Snapdragon-Prozessoren in der 8er-Reihe zu bringen. Das war eigentlich alles. Ja. Aber die haben das Marketingtechnisch wirklich sehr, sehr gut ausgenutzt und nicht wenige Leute und sogar Tech-Redaktionen sind der Meinung, dass das jetzt nicht der Snapdragon 898 ist, sondern dass es ein vollkommen neuer, viel besserer Snapdragon ist, weil der jetzt Snapdragon 8 Gen 1 heißt. Also die Blendgranaten, die gezündet wurden von Qualcomm, haben gewirkt, ja. Man glaubt jetzt, das sei jetzt ja der ultimative Super-Über-Prozessor. Ist genau dasselbe angekündigte Snapdragon 898, ehrlich gesagt. Tja. Okay, na dann. So soll es sein. Es hat, wie gesagt, gewirkt. Habe ja schon gesagt, alle möglichen Firmen haben angekündigt. Darunter auch Motorola Edge X30, was ich ja schon gesagt habe, wo ein richtiger Renner werden könnte, vielleicht. Wieder mal ein vernünftiges Smartphone von Motorola. Das wird das weltweit erste Smartphone mit dem Snapdragon 8 Gen 1. Das hat sich Motorola offenbar nicht nehmen lassen. Hoffentlich haben sie es auch gut optimiert schon, denn das wird natürlich auch entscheiden, was jetzt bei dieser Reihe von Motorola, ob die sich eben positiv bemerkbar macht oder negativ bemerkbar macht. Ich würde schon sagen, es sind nicht wenige Augen auf Motorola gerichtet bei diesem neuen Gerät. Auch da dann mal gucken. Das Gerät selbst wird dann eben mit 8 GB bzw. 12 GB LPDDR5 RAM ausgeliefert, UFS 3.1 Storage und in Variationen mit 128 GB und 256 GB Speicher, 5000 mAh Akku und 68 Watt Fast Charging möglich. Der Adapter zum Aufladen ist sogar das Netzteil, also ist sogar in der Box mit drin. In China wird es ab 15. Dezember verkauft und eigentlich müsste es demnächst vorgestellt werden, am morgen glaube ich, ja genau, am 9. Dezember, nein halt, übermorgen ist es dann, genau, nein, in 3 Tagen, heute der 6., oh, haben wir heute Nikolaus, ja, alles Gute, Nikolaus, ja, also 9. Dezember jedenfalls wird es dann offiziell vorgestellt werden. Bin ich auch mal gespannt. Dass die sich mal wieder gemeldet haben, ist gut. So, Achtung Leute, wenn ihr ein LG habt, ihr wisst ja, LG ist raus aus dem Smartphone-Business. Ne? Wenn ihr ein LG habt und ihr spielt mit dem Gedanken, den Bootloader zu entsperren, was möglich ist jetzt, ja? Dann beeilt euch. Die LG-Seite schließt am 31. Dezember 2021 und damit könnt ihr den Bootloader nicht mehr entsperren. Ihr braucht nämlich dazu die Codes, die über diese Website, über diese Entwickler-Website preisgegeben wird. Danach gibt es keine Möglichkeit mehr, daran zu kommen. Und damit ist das Kapitel auch dann abgeschlossen bei LG. Und deswegen macht hinne, wenn ihr wollt, wenn ihr das Teil rooten wollt. Ich würde mir das an eurer Stelle, wenn ihr ein LG habt, auf jeden Fall die entsprechenden notwendigen Utensilien und Codes holen, damit ihr für alle Fälle das Gerät dann unter Umständen mit alternativen Systemen bestücken könnt, rooten könnt oder ähnliches. Denn das Gerät wird dann de facto nicht mehr unterstützt werden. Und das bedeutet, dass es hier kurzfristig auch keine wirklichen ja, Verbesserungen, Updates oder ähnliches mehr geben wird. Und von daher bleibt euch dann, wenn ihr die Hardware nicht in den Mülleimer innerhalb kurzer Zeit kloppen wollt, nur noch das Teil zu routen und zu hoffen, dass es vielleicht eben alternative ROMs gibt, die da drauf genutzt werden können. Also ich würde es auf jeden Fall machen. Was ihr habt, das habt ihr. Ja, und dann ist ja alles gut. Vorsicht, wenn ihr den Bootloader also unlockt, dann werden einige Apps nicht mehr richtig funktionieren. Zum Beispiel Google Pay oder so wird dann nicht mehr gehen, weil die setzen voraus, dass der Bootloader nicht entsperrt ist. Genau. Gut, als nächstes gibt es dann, naja, das nächste faltbare Gerät von TCL. Ja, auch hier ist natürlich dasselbe Problem. Ich habe die Demo hier gesehen. Das ist so ein kurzes Video. Und da könnt ihr den Streifen gleich sehen. Ja, also dort an der Stelle, wo das so aufgeklappt wird, könnt ihr gleich den Streifen sehen. Ja, also katastrophal, meiner Meinung nach. Gut, auch hier zählt, das ist ein Gerät von TCL. Ja, wenn die das Teil, so wie das jetzt ist, ja, für 500, 600 € raushauen, dann ist es in Ordnung. Ja, weil ich gebe bei dem ein bisschen mehr Geld an, weil das auch ein ziemlich großes Display ist. Also so ein richtiges Faltphone wie das von Samsung, das Galaxy Fold da. Ne? Also nicht so ein Flipphone, sondern ein richtiges, ja, wo ihr dann so ein Mini-Tablet noch habt. Ja? Und da würde ich 500, 600 € als guter Preis veranschlagen. Ja, dann kann man das machen. Ne? Weil dann ist es nicht ganz so schlimm, dass das Teil schon am ersten Tag aussieht, als ob das Display irgendwie einen Schaden hat. Ja? Ne? Und wenn ihr einen Fingerabdruck, euer Nagelabdruck mit reinmacht, ne, dann ja, ist halt auch nicht gerade 1.500 € wie bei der Konkurrenz. Ne? So 500, 600 € wäre gut. Aber ich weiß es nicht, was das kostet. Das wäre nur meine Grenze, wo ich sagen würde, so ein Gerät könnte man dann noch verkraften oder wäre noch nützlich für das, dass man, ja, dass das eigentlich nicht marktreif ist. Ne? Aber okay. TCL ist das deswegen halt, weil TCL normalerweise relativ günstige Geräte anbietet und deswegen bleibt natürlich die Hoffnung, dass das hier auch günstig angeboten wird. So, Google Fotos, da gibt es ja diesen Locked Folder auf den Pixel-Geräten und den könnt ihr jetzt auch für andere Geräte nutzen. Google Fotos wird jetzt mit dem Update diesen Locked Folder überall einführen und damit könnt ihr eben hier Fotos in diesen ja gesperrten Ordner legen, wo man eben nicht so ohne weiteres ran kann. Ja, ja vielleicht ist es trotzdem keine gute Idee, wenn man sieht, ne, wie diese Pixel-Phones gehackt werden können. Dann fragt man sich natürlich, ob das dann hier Sinn macht, am besten keine Fotos auf dem Gerät haben, das ihr in einem Locked Folder unterbringen müsstet. Das ist immer noch am sichersten. Die Aufsichtsbehörde, glaube ich, von Großbritannien hat ja Nvidia und ARM, diesen Kauf von ARM durch Nvidia unter Beobachtung beziehungsweise untersucht den jetzt gerade. Und zwar sagen die, dass da möglicherweise die nationale Sicherheit gefährdet sei. Die US-Wettbewerbsaufsicht, die geht jetzt noch einen Schritt weiter und klagt sogar gegen den Kauf von Nvidia. Denn die sieht hier auch sehr schwierige Verhältnisse dann in der Halbleiterbranche und ja, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da auch eben die Idee vorschwebt, dass eben Technologie abwandert in einen Bereich, wo man eben nicht mehr sicher sein kann. Sagen wir mal so. Ja. Ich meine, Nvidia ist, soweit ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Eigentlich ist ja Nvidia eine US-Grafikkartenhersteller, aber ich meine, die hatten doch Verbindungen zu Korea, wenn ich das richtig weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also offiziell ist es eine US-Firma, wenn ich das richtig weiß. Muss gerade mal gucken bei Wikipedia. Und von daher sollte man ja eigentlich, ja genau, also der Sitz ist in Santa Clara, Kalifornien, von da natürlich vollkommen zuständig dafür. Vielleicht habe ich hier das falsch wechselt, weil da ein Sun Huang eben diesen den Präsident, der Präsident ist von und CEO von Nvidia. Vielleicht habe ich deswegen gedacht, das wäre irgendwie eine Firma aus Taiwan oder Korea. Naja, egal. Also, keine Ahnung, was da der Hintergrund dann ist. Ja, offenbar haben die wirklich Bedenken, dass es dann zu Verzerrungen auf dem Markt kommen kann. Ja, denn das wäre natürlich ein Mega-Hersteller. Dann, ihr müsst es so sehen, Nvidia, die haben schon den Grafikkartenmarkt eigentlich ziemlich gut in der Kontrolle. Ja. Wenn die jetzt den ganzen ARM-Chipmarkt und damit im Prinzip so gut wie jedes Smartphone unter Kontrolle haben, dann ist das schon eine ziemlich heftige Sache. Also dagegen wäre dann Intel geradezu ein kleines Licht. Ja. Zukunftsperspektivenmäßig. Also das ist schon heftig. Und von daher kann ich natürlich da schon verstehen, dass da was ja auftaucht an Fragen, ja, die dann in den Raum gestellt werden, ganz klar. ARM gehört übrigens Softbank, das ist ein japanisches Technologieunternehmen und ja, keine Ahnung, also mich wundert, dass die Japaner da nicht eher beunruhigt sind, weil ich würde doch dieses Stück Technologie nicht hergeben wollen. Ja, wirklich sehr, sehr komisch. Jedenfalls, die FTC klagt, die Briten klagen, weil die haben dann auch noch Bedenken natürlich, ja, und von daher, ich will mal sagen, also ich glaube kaum, dass dieser Kauf dann letztendlich doch noch hier bestehen kann. Ja? Also ich glaube nicht, dass der dann dass ARM und Nvidia hier zusammen bleiben. Ja? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das sind jetzt zu viele, die dagegen sind. Wie gesagt, EU schaut sich das auch genau an, prüft es auch genau. Die Briten prüfen auf nationale Sicherheitsgefahr und jetzt klagt sogar noch die FTC. Und ich sehe da keine Perspektive mehr, dass das bestehen bleibt. Ja. Also das wird rückgängig gemacht werden, bin ich mir ziemlich sicher. Nun gut. Die US-Richter weisen eine Sammelklage gegen Apple ab. App Store Monopol war die Klage, die da gegen Apple gemacht wurde. Sie hätten also Monopol und die würden dagegen oder mit diesem Monopol eben Unbill treiben, ja, und das ist eben laut der ersten Instanz jetzt nicht der Fall. Die Frage ist, man sagt, okay, erste Instanz hat nichts zu bedeuten, aber dieser Antrag wurde dermaßen weit weggestoßen, ja, dass es wenig Chancen dass wenig Chancen ausgerechnet werden, dass es in weiteren Instanzen irgendwie eine Änderung in diesem Urteil geben könnte. Der Kläger wollte 200 Milliarden Dollar haben. Da muss man schon mal, muss man erst mal schon mal sehen, wie verrückt das Ganze ist. Ja. Und damit war das eigentlich ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Der Richter sagt, dass es überhaupt gar keine richtige Definition des Marktes gibt für den Kläger. Also es gibt grundsätzlich, sagt der Richter, keinen Sinn dieser Klage erstmal. Ja? Und das ist dann eine ziemlich eindeutige Abfuhr, die da die Kläger erhalten haben. Ja, so sieht es übrigens aus. War der Hauptkläger, Coronavirus Reporter, ja, war die App, ja, die damals eben im Fokus stand im Frühjahr 2020, und Apple hat das also nicht zugelassen, und gegen diese Nichtzulassung hat eben jetzt wurde da jetzt im Klage eingereicht. Und ja, klar, man möchte natürlich hier sagen, oh, wir hätten 200 Milliarden Dollar verdient. Ich weiß nicht, wie krank muss man sein, ja? Also ich weiß nicht, haben die schon angesteckt oder so, ja? Aber man weiß ja nicht, wie es noch weitergeht. Ja, die Gerichte in den USA sind manchmal auch ein bisschen komisch, und deswegen gibt es noch keine Entwarnung, wenn in der ersten Instanz das abgewiesen wurde, wobei es eben schon so deutlich war. Ich wüsste nicht, wie die nächste Instanz das dann noch begründen sollte. Mal gucken. So, dann sind wir mit den News ja durch für heute, und die App der Woche ist diesmal eine reine Bezahl-App. Unglaublich. Von daher könnt ihr es diesmal nicht ausprobieren im Play Store einfach so, sondern ihr müsst es sogar kaufen für 6,99. Das ist schon ziemlich ungewöhnlich geworden. Ja. Und haltet euch fest, es gibt sogar noch In-App-Käufe. Ja, aber nur für 2,99. Ja. Das ist noch Zusatzmaterial, das ihr da kaufen könnt. Also nichts mit von wegen, ne, Pay-to-Play oder sowas. Ne. Beziehungsweise ist doch Pay-to-Play, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ne. Nichts, wo ihr dann Geld investieren müsst, um weiterzukommen, sondern ihr habt dann ein volles Spiel auf eurem Smartphone installiert. Und zwar ist das Ganze Kingdom 2 Crowns. Und warum ich jetzt drauf komme, ist, weil es jetzt seit November eine Erweiterung gibt dazu. Und zwar Norselands. N-O-R-S-E-Lands. Ja. Damit wird diese Spielewelt deutlich erweitert. Es ist zuerst einmal ein sehr ungewöhnliches Game, wenn man das so sieht, ja, weil man zuerst mal gar nicht wirklich weiß, was sollte es dann, ja. Das Tutorial ist übrigens mega kurz und man kriegt nur das absolut Notwendigste gezeigt. Alles andere muss man rausfinden, was natürlich auch Spaß machen kann, ja. Aber dann sieht man die Jahreszeiten wechseln, Nacht-Tag-Wechsel, die in diesem RPG, könnte man sagen, ja, auftauchen, in einer sehr schönen Pixel-Art-Grafik. Ja, also, das ist keine Retro-Grafik, sondern eben so Pixel-Art, sieht aus wie Retro, ist aber natürlich farblich zum Beispiel ganz modern und sieht richtig gut aus. Und dann reitet man mit seinem Ross durch, guckt sich die Lande an, baut das Königreich auf, muss es verteidigen, muss es erweitern, ja, und dann gibt es natürlich auch Kämpfe und so weiter, aber man muss da auch tatsächlich auf Sachen achten, wie beispielsweise, ja, im Winter gibt es eben weniger Einnahmen als im Sommer, ne? Und dann hat man eben weniger Geld zur Verfügung, darauf kommt es an, denn auch hier, wie im echten Leben, ne, könnt ihr nur was machen, wenn ihr auch Kohle dazu habt. Naja, und und somit geht es eben seinen Gang, und ihr werdet quasi ins kalte Wasser geschmissen, Und dann müsst ihr einfach mal anfangen, hier das Königreich zu leiten nach eurem Gutdünken, ja, und aufzubauen. Was sich erstmal ein bisschen langweilig anhört, ist aber sehr, sehr interessant und bietet einige besondere Ansätze. Deswegen habe ich auch gesagt, quasi ein RPG. Also irgendwie, ich finde, das ist schon ein RPG, aber ungewöhnlich, ja. Side-Scrolling-RPG, das ist schon mal sehr ungewöhnlich, ja. Und ihr könnt sogar noch mit jemand spielen, ja, in einem Brettspiel-Koop-Modus. Ja, auch das ist sehr, sehr interessant, Wahnsinn. Und dann eben noch diese Erweiterung, die eben zusätzlich zu diesen Erfahrung, was ihr da mit der Grundversion machen könnt, dann eben noch weitere Aufgaben und Grafiken eben beinhaltet. Das ist sehr, sehr schön. Also ihr quasi, ihr müsst erkunden, entdecken, Strategien ausarbeiten in diesem Spiel und das ist gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, das ist sogar sehr, sehr gut. Und trotzdem, dass es diese Pixel-Art-Grafik hat, vielleicht ist das genau der Flair, den das vermittelt. Diese Beleuchtung in diesem Spiel, das schafft eine Atmosphäre, die ist wirklich faszinierend. Das muss man ganz klar sagen. Und die reicht von fröhlich bis zu unheimlich. Und wenn ihr nachts durch die Landen streift, dann ist das wirklich schon sehr nervenaufreibend, finde ich. Ja. Und nervenaufreibend dann auch, ne, die Beschaffung von Gold. Ja, ja, nicht so einfach. Und das alles ist halt ein Spiel, das den Preis von 6,99 auf jeden Fall gerechtfertigt. Langweilig wird es einem da nicht. Leider gibt es keine Demo-Version. Leider gibt es keine Version, wo man sagen kann, okay, hier, ne, wir gucken uns das mal an und wenn uns das gefällt, dann kaufen wir das auch. Ne? Aber nee, von daher kann ich nur sagen, guckt euch mal auf YouTube vielleicht noch ein paar Videos dazu an, was euch da gefällt, oder eben das Trailer-Video von Northlands auf oder im Play Store. Das könnt ihr dann auch schon sehen, was es da in diesem Zusatz DLC erwartet. Ne? Und ja, eine super Sache. Also Kingdom Two Crowns, auf jeden Fall eine würdige App der Woche für diesen 6. Dezember. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen in den Shownotes. Und die seht ihr in eurem Podcast-Player, müssen irgendwo sein. Ja, dort könnt ihr dann draufklicken und ihr kommt dann zu Sachen wie eben App der Woche oder zu anderen verlinkten Themen hier, die heute behandelt wurden. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.